Kundgabe 5577. Empfangen durch Bertha Dodder am 14.01.1953. Gottes Geist im Menschen Jesus. Nachfolge. Des göttlichen Geistes voll könnet ihr Menschen sein, so ihr lebet in der Nachfolge Jesu. Er war als Mensch nicht anders als ihr. Sein Leben war nur ein Kämpfen und Ringen wider die Begierden, die er gleich euch empfand, aber unterdrücken wollte aus Liebe zu mir. Sein Leben war ein Leben in Liebe zum Nächsten, den er in Not wusste und dem er helfen wollte. Was er vollbrachte, das könntet ihr Menschen auch vollbringen, so es euch ernst wäre, mich selbst in aller Fülle in euch aufzunehmen. Seine Seele war wohl aus dem Reiche des Lichtes, doch sie erkannte sich nicht als solche, bevor der Mensch Jesus von meinem Liebegeist durchflutet war. Zuweilen wohl sprach mein Geist aus ihm. Dann redete der Mensch Jesus übernatürlich weise und versetzte die Mitmenschen in Staunen. Doch so wie sich mein Geist wieder verbarg, fühlte sich Jesus genauso als Mensch wie ihr, und sein zuweilen hellerer Geisteszustand verwirrte und ängstigte ihn. Er war verschlossen, doch mir in immer innigerer Liebe zugewandt, die ihm dann auch das Licht gab über seine Ehrenaufgabe. Es musste der Mensch Jesus ringen mit allen Gewalten, die wider ihn waren. Er musste alles erleben und erleiden, was nur ein Mensch erleiden kann, denn er ist euch Menschen den Weg vorangegangen, den auch ihr gehen sollet und könnet mit seiner Hilfe. Ihm selbst half ich mit meiner Liebekraft, die er ständig anforderte und sich erwarb durch sein Liebeleben. Und diese ungewöhnliche Zufuhr von Liebekraft befähigte ihn, das Erlösungswerk zu vollbringen. Auch ihr Menschen könntet Ungewöhnliches vollbringen, so ihr selbst durch Liebeswirken euch meine Liebekraft aneignen möchtet. Doch euch fehlt der Wille, der im Menschen Jesus aber überstark entwickelt war, jedoch wieder nur als Folge der Liebe, die er in sich zur Entfaltung brachte. Seine Seele empfand als Seele des Lichtes die große geistige Not der Umwelt. Und ihr Hilfswille war darum so stark und regte den Menschen Jesus an zum Wirken in Liebe. Auch ihr Menschen sehet um euch Not, geistige und irdische. Und so ihr helfen wolltet, würde euch auch die Kraft zugehen. Denn dem Willen wird Rechnung getragen. Und auch ihr könntet voll des göttlichen Geistes sein, weil jedes Liebewerk euch meine Liebekraft eintragen und also mein Geist in euch wirksam werden könnte. Die Nachfolge Jesu würde wahrlich nicht von euch Menschen verlangt werden, wenn sie nicht zu erfüllen wäre. Denn immer wieder muss betont werden, dass Jesus als Mensch seinen Weg auf Erden gewandelt ist und dass alle göttlichen Eigenschaften seine als Mensch erworbenen Verdienste waren, dass nicht die Gottheit ihn bestimmte zu seinem Lebensweg, sondern dass der Mensch sich die Gottheit untertan machte. Wohlverstanden, dass die Liebe des Menschen Jesus mich zur schrankenlosen Liebeentäußerung bewog, weil ich gegen die Liebe machtlos bin, weil ich selbst die Liebe bin von Ewigkeit. Der Mensch Jesus hat mich selbst bezwungen mit mir. Er hat getan, was ich selbst tun musste, was mein Urwesen verlangt, die Liebekraft wirken zu lassen. Und jeder Mensch, der in Liebe wirket, zwingt mich zur Selbstentäußerung. Doch es ist dieser Zwang das beglückendste Gefühl für mich, der ich stets mich verschenken möchte, doch nur nach meinem Gesetz von Ewigkeit mich verschenken kann, wo mir Liebe entgegenkommt. Die Liebe muss das Wesen mit mir verbinden, dann ist es erfüllt von meinem Geist, von meiner Liebekraft. Und dann kann es wirken, in und mit mir. Dann ist der Mensch den Weg der Nachfolge Jesu gegangen, der zur Vereinigung führt mit mir. Amen.